Das habe ich in Agram im Lazarett erlebt. Ich hatte Nachtdienst und mir gerade einen Kaffee geholt. Da dröhnte es aus dem Radio nach Russland hinein. Ich sehe mich heute noch da sitzen, mit zwei, drei anderen, die um diese Zeit Dienst hatten. Und wir blickten uns an. Keiner sprach ein Wort.